Erster der Geist hob mich hoch. Er brachte mich zum Osttor. Dort waren 25 Männer. Ich sah Yasania und Pelatscha. Zweiter Gott sagte zu mir, diese Männer planen Böses. Sie geben schlechte Tipps in dieser Stadt. Dritter, sie sagen, wir bauen bald neue Häuser. Die Stadt ist wie ein Topf. Wir sind das Fleisch darin. Vierter, darum sprich gegen sie. Sprich meine Worte, Menschensohn. Fünfter, der Geist von Gott kam zu mir. Gott sagte, ich kenne eure Gedanken. Ich weiß alles. Sechster, ihr habt viele Menschen in der Stadt getötet. Die Straßen sind voll mit Toten. Siebter, Gott sagt, die Toten sind das Fleisch. Die Stadt ist der Topf. Aber ihr müsst die Stadt verlassen. Achter, ihr habt Angst vor dem Schwert. Ich bringe das Schwert über euch. Das sagt Gott. Neunter, ich führe euch aus der Stadt. Fremde Menschen werden euch fangen. Ich strafe euch. Zehnter, ihr sterbt durch das Schwert. Ich richte euch in Israel. Dann wisst ihr, ich bin Gott. Elfter, die Stadt ist nicht euer Topf. Ihr seid nicht das Fleisch. Ich richte euch in Israel. Zwölfter, ihr habt meine Regeln nicht gehalten. Ihr habt wie die anderen Völker gelebt. Das war falsch. Dreizehnter, Pelatscha starb plötzlich. Ich fiel auf mein Gesicht. Ich rief laut, Gott, tötest du alle Menschen? 14. Dann sprach Gott wieder zu mir. 15. Die Leute in Jerusalem reden über euch. Sie sagen, ihr seid weit weg von Gott. Das Land gehört uns. 16. Gott sagt, ich habe sie weit weggeschickt. Aber ich bin bei ihnen in den fremden Ländern. 17. Ich hole euch aus den fremden Ländern zurück. Ich gebe euch das Land Israel wieder. 18. Die Menschen kommen zurück. Sie werfen alle bösen Dinge weg. Sie machen alles sauber. 19. Ich gebe ihnen ein neues Herz. Ich nehme das Herz aus Stein weg. Sie bekommen ein weiches Herz. 20. Dann halten sie meine Regeln. Sie sind mein Volk. Ich bin ihr Gott. 21. Aber manche Menschen lieben böse Dinge. Ich strafe sie für ihre Taten. Das sagt Gott. 22. Die Engel flogen hoch. Die Räder gingen mit ihnen. Das Licht von Gott war über ihnen. 23. Das Licht von Gott verließ die Stadt. Es blieb auf dem Berg im Osten stehen. 24. Der Geist brachte mich zurück nach Chaldäa. Dort waren die Gefangenen. Das Bild war dann weg. 25. Ich erzählte den Gefangenen alles. Ich sagte ihnen alle Worte von Gott.